der größte Luxus ist heuer die Ruhe-Lounge beim steirischen Herbst. Der Pianist Marino Formenti lebt seit Samstag in einem straßenseitigen Raum des Stadtmuseums Graz. Dort isst, schläft und spielt er 8 Tage lang ohne zu sprechen. Festivalflaneure können auf Matratzen ruhend der Klausur des Pianisten beiwohnen. Per Livestream kann man Formenti auch übers Netz beobachten. Nicht eines, sondern 12 Klaviere tönten bei der Eröffnungsproduktion in der Helmut-List-Halle. Musik Bernhard Lang, Choreografie Christine Geig. An den Längswänden der Riesenhalle waren 12 Podeste mit Klangplatten aufgestellt. Auf jedem Podest bewegte sich eine Tänzerin oder ein Tänzer schwingend oder ruckartig, in Wiederholungsschleifen wie eine Maschine. Die Automatenklaviere produzierten Klänge, die von den Tänzern mit ausgelöst wurden. Das ergab ein zugleich spielerisches und ernstes Spektakel. Die Chimären des Maschinenzeitalters über den Trümmern des Futurismus und wo wir heute mit all dem stehen. Kleiner Einwand, kürzer wäre noch radikaler gewesen. Trotzdem eine geglückte Eröffnung. Besonders gelungen auch die Retrospektive Franz West im Grazer Kunsthaus. Nicht Menge, sondern Essenz aus dem Werk des Bildhauers West, der das glatt gebürstete nie mochte und fleckige, muldenreiche Oberflächen produziert, ob aus Pappmaché oder Metall. Ich habe abgenutzte Materialien genommen. Mich interessierten diese Flecken, in denen man dann seine Fantasien rein projizieren kann. Eine schmerzhafte Erfahrung Franz Wests steht hinter der Installation Plural. Ein Stück Boden aus einem ehemaligen Atelier des Künstlers, darauf 2 eiserne Sesselskulpturen. Gegenüber den Sesseln hängen 4 weißliche Bildtafeln. Es sind Teile aus der Wand jenes früheren Ateliers. Ich habe damals ein Atelier verlassen. Das war auch was Dramatisches, dass mein Bruder dann gestorben ist. Und der hat die halbe Woche bei mir im Atelier gelebt. Und da wollte ich nicht mehr dort bleiben. Da ist man dann abgegangen. Da habe ich mir Leere empfunden, wenn dann dort war. Also wie ich ausgesiedelt bin, dort habe ich ein Stück von dem Boden mitgenommen, das Stück von der Wand. Die bizarrste und lustigste Aktion des Eröffnungswochenendes lieferte das Linzer Kollektiv Kujoce. Ihr vom steirischen Herbst gewährtes Produktionsbudget, 16.000 Euro, haben die Künstler auf ein Sparbuch gelegt. Dieses haben sie dem steirischen Herbst geschenkt, in einer öffentlichen Zeremonie samt Notarin. Das genannte Sparbuch ist mit einer Fixverzinsung von 4,185% pro anno und einer Laufzeit von 100 Jahren bei der Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG angelegt. In 100 Jahren allerdings wird sich das Kapital auf dem Sparbuch per Verzinsung auf 1 Million Euro gemehrt haben. Diese fließen im Jahr 2110 dem steirischen Herbst zu, sollte es das Festival dann noch geben.